Eine Protestdemonstration gegen die Provokationen der USA gegen die TFAK fand jüngst vor der US-Botschaft in Mexiko statt. Veranstalter war die Sozialistische Volkspartei Mexikos. Die Persönlichkeiten dieser Partei und die Massen nahmen daran teil.